Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge an diesem Abend des 26. Januars 2016. Es geht um ein Spiel für iOS, was ein Universal-Spiel ist, welches als Sprache Englisch unterstützt, welches 28,8 MB groß ist, welches in der Versionsnummer 1.2 vorliegt, welches ein Universal App ist, habe ich schon gesagt, welches gratis ist, welches mindestens iOS 6.0 erfordert und welches bei 46 Bewertungen insgesamt eine Durchschnittsbewertung in Sternen von 4,5 Sternen hat und welches, obwohl es gratis ist, einen In-App-Kauf bietet, nämlich den In-App-Kauf Remove Ads, also Werbung entfernen für 1,99 €. Die Rede ist von dem Spiel Endless Doves. Und Game of Santa-Unterstützung ist natürlich auch noch dabei. Worum geht es? Es ist ein 8-Bit-Retro-simples Spiel mit einer simplen 2-Button-Steuerung. Das Ganze erinnert mich auch, weil es nicht in Farbe ist, erinnert mich doch sehr an Gameboy-Spiele. Ihr müsst da so einen ja, im Prinzip einen Mann aus dem Bett steuern, der fliegt, wenn ihr die Knöpfe gedrückt haltet. Und dann müsst ihr irgendwie Dinge einsammeln und dem Parkour im Prinzip folgen. Haut ihr irgendwo gegen, ist das Spiel vorbei und ihr müsst nochmal neu starten. Somit ist das für mich jedenfalls doch recht nervenaufreibend, sag ich mal. Ich finde es persönlich zu schwer. Es ist so ein bisschen wie Flappy Bird, nur noch schwieriger und noch schöner tatsächlich. Also Sound nett, Grafik nett, Idee, 8-Bit Retro nett. Wie gesagt, erinnert an Gameboy-Spiele, aber mir persönlich wäre es die 1,99 € für die Werbung entfernen. Was aber auch nicht unbedingt zwingend notwendig ist, dass es ein bisschen Werbung am Anfang nicht wert. Ich muss dazu auch sagen, wie gesagt, ich finde es zu schwer. Und es wird nach diesem Test jetzt auch von meinem iPhone fliegen, aber trotzdem klare Download-Empfehlung meinerseits für Endless Doves. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.